Das sind die aktuellen Themen. Seniorenbeirat veranstaltet Tanzcafé, Verkehrsunfall in Nienburg und HSG empfängt Schlusslicht Alfeld. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Die Postfiliale in Eistrup ist ab Montag, den 2. Mai, im Bahnhof zu finden. Bislang war diese an der Bahnhofstraße 20 untergebracht. Von Seiten der Gemeinde Eistrup wurde ein neuer Standort gesucht, nachdem bekannt geworden war, dass die Postfiliale nicht weiter betrieben werden soll. So heißt es in einer Pressemitteilung. Der Nienburger Seniorenbeirat veranstaltet am 20. April erstmalig ein Ü60-Tanzcafé. Bei Kaffee und Kuchen kann bei Live-Musik ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden, berichtet Beiratsvorsitzende Rosel Wandmacher. Sie erläutert auch die Ideenfindung für diese Veranstaltung. Wir haben den Seniorenbeirat in Rehburg-Lochrum besucht, die so eine Tanzveranstaltung schon mehrmals gemacht haben. Und wir haben uns sehr über diese fröhliche und ausgelassene Stimmung der tanzbegeisterten Senioren und Seniorinnen gewundert und haben gedacht, das ist auch mal eine Möglichkeit, sowas in Nienburg zu etablieren. Einlass ist um 14.30 Uhr. Es gibt dann Kaffee und Kuchen, natürlich schon mit musikalischer Begleitung. Und dann darf das Tanzbein geschwungen werden. Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag in der Straße an der Stadtgrenze in Nienburg. Gegen 13 Uhr wollte eine 41-jährige Pkw-Fahrerin auf die Hannoversche Straße abbiegen, als sie dabei ein aus Langdamm kommendes Fahrzeug übersah. Das sich ebenfalls im Wagen befundene 5-jährige Kind sowie die 41-jährige Verursacherin wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Samstagabend Oberliga-Schlusslicht Alfeld. Auf die Handballer in Schwarz-Rot wartet alle Voraussicht nach ein zweikampfintensives Spiel. Die Gäste werden nicht alleine auf ihr spielerisches Können vertrauen, warnt Trainer Dirk Pauling. Anders kannst du nicht gegen Abstieg irgendwo noch Punkte einsammeln, wenn du nicht über den Kampf, über die mannschaftliche Geschlossenheit versuchst, den Gegner niederzukämpfen. Was halt die ganze Saison spielerisch nicht geklappt hat, kann dann natürlich zum Ende der Saison auch nicht auf einmal wieder klappen. Und das hat man im Hinspiel schon gesehen. Da gab es ordentlich welche auf die Mütze von den Spielern. Und das wird sicherlich auch an diesem Wochenende so sein. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19.30 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.